Wir saßen auf der Couch und meine Tante spannte ihre Hand um meinen Unterarm, wie sie es immer machte, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gab. Ich dachte an die letzte Krebsnachuntersuchung, die ihr noch bevorstand. Sie stand auf und holte vom Bücherregal einen großen weißen Briefumschlag, den sie kommentarlos vor mir auf den Couchtisch legte. Auf der Vorderseite erkannte ich die norwegische Absenderadresse und das Firmenlogo von Hurtigruten. Ich zog ein Schreiben heraus, in dem sich der Reiseveranstalter für die Teilnahme meiner Tante bei der Kreuzfahrt bedankte und für weitere Buchungen warb und ein Hochglanzfoto im DIN-A3-Format, offensichtlich ein Abschiedspräsent von Hurtigruten. Es zeigte das Besucherplateau des Nordkaps. In der Mitte erhob sich das Nordkap-Denkmal, ein gigantischer, aus Stahlringen geformter Globus. Im Hintergrund streckte sich das dunkle Nordpolarmeer bis zum Horizont. Der gesamte Himmel leuchtete flammenrot. Ich hatte noch nie eine solche Farbgewalt der Natur gesehen. Von ihrem Weltuntergangseffekt ging fast etwas Erschreckendes aus. Meine Tante schaute mich von der Seite an und schwieg. Dann tippte sie mit dem Finger auf eine Menschenreihe am Fuß des Globus. »Ist das deine Gruppe?« fragte ich. Sie nickte. Mit ihrer wetterfesten Wanderkleidung ähnelten sich die Reiseteilnehmer. Sie schienen auch das gleiche Alter zu haben. Augenscheinlich handelte es sich durchweg um Senioren, die sich wie meine Tante die Nordkap-Tour zeitlich und finanziell leisten konnten. Nur war sie auf dem Foto nicht zu sehen. Sie stand nicht in der Reihe. Dies war das Rätsel, an dem wir stundenlang herumknackten, ohne es lösen zu können. Sie erinnerte sich genau an den Moment, in dem das Foto aufgenommen worden war. Sie memorierte ihn wieder und wieder. Ihre Gruppe war auf dem Plateau angelangt und hatte sich dort zunächst verstreut. Dann hatte der Reiseleiter alle zusammengetrommelt und aufgefordert, sich nebeneinander auf der untersten der Stufen zu postieren, die zum Globus hinaufführten. Sie habe, beteuerte meine Tante, nicht am Ende der Reihe gestanden, sondern als Dritte von links neben einem Ehepaar aus Wiesbaden. Aber neben den zwei Wiesbadenern war nicht meine Tante zu sehen, sondern ein korpulenter Mann, den sie für einen Bayern hielt, obwohl sie auf der Reise kaum mit ihm gesprochen hatte. War es möglich, dass er sie mit seiner Körperfülle verdeckte? Wir studierten das Foto mit einer Lupe. Zwischen der Frau aus Wiesbaden und dem vermeintlichen Bayern war nicht der kleinste Zipfel von meiner Tante zu entdecken. Kein Fuß zwischen den Füßen der anderen, kein Ausschnitt ihrer Hose oder ihres Anoraks, einfach nichts. Der Reisegruppe hatten 17 Personen angehört, 8 Paare und meine Tante. Wir zählten die Reihe durch, wir kamen auf 16, so oft wir auch zählten. Wir erörterten jede denkbare Ursache für das mysteriöse Fehlen meiner Tante auf dem Foto. Hatte der Reiseleiter vielleicht mehrere Bilder geschossen und Hurtigruten ihr zufällig eines geschickt, bei dessen Aufnahme sie noch auf dem Plateau herumging? Nein, sie hatte sich bereits am Globus eingefunden, als der Reiseleiter noch damit beschäftigt war, das Stativ aufzustellen. Und er hatte, das wusste sie genau, von einer Liste alle 17 Namen abgelesen, bevor er fotografierte. Wer seinen Namen hörte, hatte die Hand gehoben. Sie stand von der Couch auf und ging um den Tisch herum, um mir zu demonstrieren, wie sie neben dem Wiesbadener Ehepaar ihre Hand gehoben hatte. Konnte es sich um eine Kapriole der Technik handeln? Um eine Art schwarzes Loch im Fotomaterial, das meine Tante verschluckt hatte? Oder war sie wieder einmal, wie auf etlichen Familienfotos, im letzten Moment hinter die anderen gehuscht? Wir blätterten in alten Fotoalben und fanden schnell Bilder, auf denen von Tante Martel tatsächlich nur ein Haarschopf oder ein Arm zu sehen sind, aber immerhin das. Es gab keine Erklärung außer einer, die ins Unheimliche führte, und eben dies beunruhigte meine Tante. Sie war, wenn man von ihrem zwanghaften Schwesterneid absah, ein recht rationaler Mensch. Aber von dem Foto, das sie nicht abbildete, obwohl sie nicht den geringsten Zweifel daran hatte, vor der Kamera gestanden zu haben, als der Auslöser klickte, ging etwas Irrationales aus, dessen Ursprung sie nun anscheinend bei sich selbst suchte. Als ich am nächsten Morgen aufstand und das Gästezimmer verließ, sah ich Tante Martel in seltsamer Kostümierung vor dem großen Spiegel im Entree stehen. Sie trug noch ihr Nachthemd, darüber aber die Windjacke der Reise. Sie hatte sich sogar die Kapuze über den Kopf gezogen und unter dem Kinn zugeschnürt. Solche Verkleidungsauftritte kannte ich nur von meiner Mutter. Es kam vor, dass sie plötzlich, nachdem sie eine Woche lang kaum das Bett verlassen hatte, im bodenlangen Abendkleid und in vornehmer Haltung im Wohnzimmer erschien, wo mein Vater und ich gerade Fernsehnachrichten schauten und unseren Beifall erwartete. Es waren tragische Szenen der Selbstillusion. Zu Martel passten sie nicht. Immer musste ich sie lange überreden, bis sie bereit war, sich mir in neu erworbenen Kleidungsstücken zu zeigen. Bei dem Hosenanzug von Bogner hatte sie sich 2 Tage geziert. Sie stand nicht vor dem Spiegel, um ihren Anblick als Nordkap-Touristin zu genießen. Sie stand dort, so schien es mir, um sich zu vergewissern, dass sie als Nordkap-Touristin real gewesen war. Ihr Mangel an weiblicher Eitelkeit machte mich oft ungeduldig. Ich hielt ihn für eine vermurkste Form von Koketterie. »Ach Gott, mich sieht ja sowieso keiner«, lautete eine ihrer notorischen Redewendungen. Ich bekam sie zu hören, wenn ich ihr vorschlug, wenigstens Lippenstift aufzutragen, bevor wir ins Restaurant gingen oder einen Ausflug machten. Wimperntusche, Rouge, Augenbrauenstift hatte sie erst gar nicht im Haus, von Nagellack ganz zu schweigen. Manchmal malte sie sich tatsächlich ein wenig rot auf die Lippen, wischte es aber eine Minute später wieder weg. Ich schaute sie kopfschüttelnd an und hörte wieder, »Mich sieht ja sowieso keiner.« Ich hatte den Satz nie ganz ernst genommen. Er zählte für mich zu den Floskeln, mit denen Tante Martel nichts anderes bezweckte, als den Gegensatz zwischen ihrem und Rosas Wesen zu unterstreichen, die bekanntlich sehr gern gesehen wurde und als junge Frau wusste, wie man Blicke auf sich zog. Als ich meine Tante vor dem Spiegel stehen sah, überlegte ich, ob sie insgeheim damit rechnete, die Unauffälligkeit ihrer Person, von der sie fest überzeugt war, könne sich zu Unsichtbarkeit steigern. Der Gedanke kam mir absurd vor. Gleichzeitig fielen mir Situationen ein, in denen sie sich tatsächlich so verhalten hatte, als befürchtete sie, eine Geistererscheinung zu sein, die von anderen nicht wahrgenommen wird. Ging der Ministrant während des Gottesdienstes mit dem Klingelbeutel durch die Kirchenbänke, wedelte Tante Martel nervös mit der Hand, in der sie ein Geldstück bereithielt, damit er sie ja bemerkte. Schenkte meine Großmutter am Wohnzimmertisch reihum Kaffee aus, verfolgte Martel den Vorgang mit ängstlicher Erregung. Natürlich bekam sie Kaffee, wie ihre Schwestern und Schwager auch. Aber sie schien anzunehmen, Klingelbeutel und Kaffeekanne könnten sie überspringen, so als sei sie gar nicht anwesend. Meine Tante schaute gern Fernsehen, aber nicht wahllos. Sie schaute zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Sendungen, mit denen sie sich gleichsam verabredete. Nach dem Frühstück schaltete sie den Fernseher ein und machte die Übungen einer Gymnastiksendung für Senioren mit. Danach schaltete sie ihn aus und um 17 Uhr für die Nachrichten wieder an. Nie ließ sie den Fernseher als Hintergrundgeräusch laufen, um sich mit den Stimmen aus dem Gerät Gesellschaft zu simulieren, während sie in der Küche arbeitete oder ihr Schlafzimmer aufräumte. Genauso wenig kam es für meine Tante in Frage, sich mit dem Mittagessen oder dem Abendessen vor den Fernseher zu setzen. Nur für den Kaffee am Nachmittag galt diese Regel nicht. Wie ihr Fernsehkonsum folgte auch ihre Programmauswahl festen Prinzipien, die ich als Seriosität und moralische Mäßigung bezeichnen würde. Sie mochte weder lauten Streit zwischen Politikern noch Kraftausdrücke in Spielfilmen. Es machte ihr großen Spaß, bei Krimis zu erraten, wer der Mörder war. Da sie aber weder brutal zugerichtete Leichen sehen, noch Dialoge zwischen Kommissaren hören wollte, die in jedem 5. Satz das Wort Scheiße verwenden, was bei Abendkrimis zu befürchten war, beschränkte sie sich auf Krimis, die im Vorabendprogramm liefen. Privatsender ignorierte sie grundsätzlich. Mit einer Ausnahme, dem Wissensquiz »Wer wird Millionär?« mit Günter Jauch auf RTL. Oft wusste sie mehr als die Kandidaten und sagte befriedigt, jetzt bin ich bei 64.000 Euro und hab noch alle Joker. Sie kniff missbilligend die Augen zusammen, wenn Prominente in Talkshows ihr Herz ausschütteten, von Alkoholabhängigkeit, Kindheitstraumata oder Ehescheidungen berichteten. Tja, sagte ich, der Beichtstuhl ist eben ins Fernsehen gewandert. Die ganze TV-Unterhaltung bediene sich mittlerweile bei religiösen Formen. Auf jedem Kanal würde von sogenannten Juroren, die über singende, tanzende und modelnde Castingkandidaten urteilten, das jüngste Gericht nachgespielt. Meine Behauptung, ihre Lieblingssendung sei letzten Endes auch nichts anderes, fand Tante Martel irrwitzig. Sie hatte natürlich recht. Gold und Glitter ist schon deshalb harmlos, weil die Beurteilungen, die in der Sendung vorgenommen werden, nicht die Talente von Menschen betreffen, sondern den Wert der Antiquitäten, die sie mitbringen. Gold und Glitter wird von dem Regionalsender ausgestrahlt, in dessen Programm sich meine Tante zu Hause fühlte. Nicht, weil sie sich nur für ihre Heimat interessiert und den Rest der Welt ignoriert hätte. Sie wusste, welche Staatsämter Winston Churchill wann innegehabt hatte und kannte sich in den militärischen Verwicklungen der Kuba-Krise besser aus als ich. Aber sie vertraute darauf, beim Sender des Bundeslandes, in dem sie lebte, ihre persönliche Geisteshaltung wiederzufinden, was auf Gold und Glitter zutraf. Im Alter von 75 Jahren kam meine Tante auf die Idee, sich als Gast der Sendung zu bewerben. In diesem Plan weihte sie mich allerdings erst ein, nachdem sie einen Anruf von der Assistentin der Produktionsfirma erhalten und erfahren hatte, dass sie als Gast in Betracht kam. 4 Monate lang war der Brief, den sie an die Postadresse geschickt hatte, die am Ende jeder Folge eingeblendet wurde, unbeantwortet geblieben. Nun ging alles holterdiepolter. Die Assistentin plauderte ein wenig mit meiner Tante, vermutlich um zu prüfen, ob sie in der Lage war, sich in unerwarteten Situationen geistesgegenwärtig zu verhalten, folglich auch vor einer Fernsehkamera die Nerven zu behalten. Dann kündigte sie den Besuch eines Teams an, das bereits in der nächsten Woche zu ihr kommen werde, um ein paar Szenen für den Vorfilm des eigentlichen Auftritts in der Sendung zu drehen. Er sollte die Gäste in ihrem privaten Ambiente präsentieren. Ich hatte die Antiquitätenshow schon oft an Sonntagnachmittagen bei Kaffee und belegten Schnittchen mit Tante Martel angeschaut und den Reiz ihrer verhaltenen Spannung schätzen gelernt. Nach dem kurzen Vorfilm erscheinen die jeweiligen Teilnehmer, pro Folge etwa ein halbes Dutzend, am eigentlichen Schauplatz der Sendung. Mal ist es ein Museum, mal der Saal eines alten Schlosses oder das Refektorium eines Klosters. Hinter einem Tisch stehen ein Kunsthistoriker und ein Kunstmarktexperte. »Was haben Sie uns denn da Schönes mitgebracht?« begrüßen Sie die Besitzer der Vasen, Kerzenleuchter, Porzellanschüsseln, Bilder, Schmuckstücke und Spielzeuge, die mit ihren Kostbarkeiten an den Tisch herantreten. Dann entspinnt sich zwischen den 2 Sachverständigen ein für Laien gut verständlicher Dialog, an dessen Ende feststeht, welcher Kunstepoche die präsentierten Objekte entstammen und welcher Preis für sie im Handel zu erzielen wäre. Einmal saß im Vorfilm ein älterer Herr in der Bibliothek seiner Villa. Während er sprach, nippte er mit der souveränen Gelassenheit eines Menschen, der es gewöhnt ist, vom Fernsehen interviewt zu werden, an einer Teetasse. Im nächsten Bild schritt er auf den Expertentisch zu, eröffnete ein kleines Kästchen und entnahm ihm eine aus Elfenbein geformte, 1,5 Finger große Maus. Ihre Äuglein waren aus winzigen Rubinen, ihr Gesicht hatte einen auffallend missmutigen Ausdruck. »Da haben Sie uns ja was ganz Putziges mitgebracht«, sagte der Kunsthistoriker. Das Wort »putzig«, angewandt auf sein Kleinod, schien den Herrn zu verstimmen. »Was man hier sähe«, konstatierte er mit Nachdruck, »sei eine originale Fabergé-Maus, über 100 Jahre alt. Er wolle nur ihren derzeitigen Marktpreis erfahren.« Der Kunsthistoriker legte die Maus auf seine Handfläche, betrachtete sie von allen Seiten und gab sie an den Kunstmarktkenner weiter. Mehrmals wanderte die Maus zwischen ihnen hin und her. Sie wirkten wie ein Ärzteteam, das sich nicht einigen kann, wer dem Patienten die schlimme Diagnose überbringt. Die Maus, erklärte der Kunsthistoriker schließlich, sei tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert und mit großer Wahrscheinlichkeit in St. Petersburg hergestellt, leider jedoch nicht in der Werkstatt des berühmtesten Juweliers der Zarenzeit, Peter Karl Fabergé. Es handele sich um eine Fälschung, wenn auch eine brillant gemachte. Der Mausbesitzer hatte erkennbar Mühe, die Fassung zu bewahren. Er riss dem Kunsthistoriker das Elfenbeintierchen aus der Hand und deutete mit dem Zeigefinger auf das Signet an der Unterseite des winzigen Sockels, auf dem die Maus kauerte und mit feindseliger Miene ihre Entlarvung entgegensah. »Hier«, rief er resolut, »da steht es doch, Fabergé!« Für die gedämpfte Stimmung, die bei Gold und Glitter herrscht, kam die Szene fast einem Eklat gleich. An einem Sonntag erlebten wir, wie ein Ehepaar binnen Minuten zu Millionären wurde. Sie hatten von Kunst keine Ahnung, das gaben sie im Vorfilm freimütig zu. Nach dem Tod des Vaters der Ehefrau hatten sie seinen Dachboden entrümpelt und dabei ein Gemälde entdeckt. Es zeigte eine Landschaft, deren Wechsel von Kratern und sanft gewölbten Hügeln mich an die Mondoberfläche erinnerte. Im Vordergrund jagte eine Reitergruppe durch das Bild. Nun stand es auf einer Staffelei vor dem Tisch der zwei Experten. Diesmal ähnelten sie Ärzten, die Eltern darüber unterrichten, dass sie ein Wunderkind zur Welt gebracht haben, dessen überdurchschnittliche Intelligenz nur durch das Erlernen von Japanisch und Chinesisch zu entlasten sei. Sie verzichteten auch auf die Begrüßungsformel, was haben Sie uns denn da Schönes mitgebracht, sondern fragten als erstes, wie das Ehepaar das Bild denn hertransportiert habe. »Na, im Kofferraum«, antwortete der Mann. Der Kunsthistoriker erbleichte und sagte langsam, »Das ist aber mal eine echte Sensation.« Er meinte nicht die Lagerung des Bildes zwischen Getränkekästen und Notfallbox im Kofferraum eines PKW, sondern den Erschaffer des Werks, bei dem es sich um den mexikanischen Maler José María Velasco handelte. Als der Kunsthistoriker mit einem leichten Beben in der Stimme den Namen aussprach, fuhr die Kamera zur rechten unteren Ecke der Leinwand und zeigte in Nahaufnahme den Schriftzug der Signatur. Daneben stand die Jahreszahl 1884. Tante Martel und ich hielten auf der Wohnzimmercouch die Luft an. Dieser José María Velasco, führte der Kunsthistoriker aus, sei einer der ganz Großen der mexikanischen Malerei, wenn nicht der Größte. In seinem Land werde er wie ein Heiliger verehrt. Ein Bild aus der gleichen Schaffensperiode und mit dem gleichen Motiv hänge im Hauptsaal des Nationalmuseums von Mexico City. Für reiche Mexikaner sei der Erwerb eines Velascos ein Lebenstraum. Weltweit suchten sie nach verkäuflichen Exemplaren. Dafür bekommen sie in New York bei Christie's oder bei Sotheby's problemlos 1 Million Dollar. Meine Tante schlug die Hände vors Gesicht und jaulte auf vor Freude. Wie sie dazu neigte, sich die Sorgen von Menschen zu eigen zu machen, die sie persönlich gar nicht betrafen, so besaß sie auch die Großherzigkeit, sich für das Glück Unbekannter so freuen zu können, als sei es ihr selbst widerfahren. Sie freute sich, als sie hörte, dass eine Freundin von mir nach langem Hoffen schwanger geworden war. Sie freute sich für Steffi Graf über deren anscheinend gelingende Ehe mit dem Tennis-Champion Andre Agassi. Die Besitzer des mexikanischen Millionenwerkes wirkten eher geschockt. Mit dem plötzlichen Reichtum kamen auch unvorhergesehene Probleme auf sie zu. Schon der Heimtransport des wertvollen Bildes, der ihnen bevorstand, ließ sie erzittern. Erst recht die logistische Herausforderung, sich mit dem Bild unter dem Arm zu Christie's oder Sotheby's in New York durchzuschlagen. »Und bitte, unternehmen Sie dringend etwas mit der Versicherung«, rief der Kunsthistoriker ihnen hinterher, als sie die Staffelei mit dem Bild darauf vom Tisch wegschoben. Der Bewerbung meiner Tante bei Gold und Glitter stand zunächst ein substanzielles Problem im Weg. In ihrem Haushalt gab es schlichtweg nichts, was einer kunsthistorischen Analyse wert gewesen wäre. Sie besaß ein paar schöne Schmuckstücke und Vasen, aber als antiquarisch konnten sie nicht gelten. Der Seltenheitswert des Service aus Meißener Porzellan, das sie in den 70er Jahren gekauft hatte, lag ebenfalls bei Null. So ging es zweifellos auch anderen Fans der Sendung, die den Wunsch hegten, selbst einmal in ihr aufzutreten, sich den Gegenstand, der sie dafür qualifizierte, jedoch erst noch besorgen mussten. In einer Folge postierte sich eine fünfköpfige Familie vor dem Tisch, Großmutter, Eltern und zwei Kinder, eines davon ein pummeliger Junge. Offensichtlich war er die treibende Kraft des Fernsehauftritts. Mit dem seligen Blick eines Geburtstagskindes, das vor seinen Geschenken steht, überreichte er den Experten eine handtellergroße Indianerpuppe, von deren schwarzen Haaren nur noch ein paar zerrupfte Büschel vom Kopf herunterhingen. Soweit ich es von der Wohnzimmercouch aus erkennen konnte, hatte der kleine Indianer schon vor längerer Zeit die Bekanntschaft mit Motten gemacht. »Na«, sagte der Kunsthistoriker, »da hast du uns ja was Hübsches mitgebracht. Und Oma, Mama und Papa gleich mit.« Zwar reiche das Alter der Puppe mutmaßlich bis zur Weimarer Republik zurück, aber ihr ramponierter Zustand schwäche ihren Marktwert doch erheblich. Der Kunsthistoriker schätzte ihn auf 60 bis 80 Euro. Die Familie, die meiner Ansicht nach nur eingeladen worden war, um der Nachmittagssendung einen kinderfreundlichen Anstrich zu geben, hatte auf dem Flohmarkt 100 Euro für die Indianerpuppe bezahlt. Als Eintrittsgeld ins Fernsehen erschien mir das preiswert. 20 Euro pro Person. Die einzigen Menschen, die meine Tante von Beginn an in ihren Plan einweihte, waren die befreundete Lehrerkollegin und deren gelehrter Bruder. Sie ging davon aus, dass sich im musealen Tohuwabohu ihrer Wohnung die eine oder andere Kostbarkeit versteckt halte. Obwohl die Geschwister noch nie ein Fernsehgerät besessen hatten und über Fernsehsendungen nicht das Geringste wussten, fingen sie an Martels Idee sofort Feuer. Vor allem der Bruder zeigte sich begeistert. Damit die beiden verstanden, worum es in Gold und Glitter überhaupt ging, lud Tante Martel das Geschwisterpaar an einem Sonntag zum Fernsehschauen zu sich ein. Anschließend begann die Suche nach einer Leihgabe, mit der sich meine Tante bei Gold und Glitter bewerben sollte. Tante Martel sprach nicht gern auf Anrufbeantworter. Wenn sie sich trotzdem dazu überwand, sagte sie höchstens »Hallo«, wartete eine Weile und legte auf. Schon deshalb war ich alarmiert, als ich an einem Nachmittag nach Hause kam und meinen Anrufbeantworter abhörte. »Hier ist die Tante. Ruf mich bitte schnell an. Es ist was Wichtiges.« Die fordernde Eindringlichkeit in ihrer Stimme ließ mich etwas Schlimmes befürchten, einen Unfall oder einen Einbruch ins Haus, und ich rief sofort zurück. »Ursi, es wird ernst. Ich bin eingeladen. Nächste Woche komme sie und drehe einen Film. Do im Haus.« Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redete. Wie bei den Anrufen, die meine Tante mit einem langen Stöhnen einleitete, um sofort danach meinen Kommentar zu einem Ereignis zu erwarten, das sie mir gar nicht mitgeteilt hatte, schien sie auch diesmal anzunehmen, ich wisse Bescheid, um was es ging. »Tante, wo bist du denn eingeladen?« fragte ich vorsichtig. »Na, in Gold und Glitter, als Gast. Ich hab mich da beworben und gerade heute am Vormittag hat mich die Frau von der Produktionsfirma angerufen. Ich bin Knumme.« Ich überlegte, ob mit dem Verstand meiner Tante etwas nicht in Ordnung war. Möglicherweise hatte sie in ihrem ewigen Alleinsein begonnen, die Realität mit dem, was sie auf dem Fernsehbildschirm sah, durcheinander zu bringen. Dann aber wiederholte sie das Telefongespräch mit der Assistentin der Produktionsfirma Satz für Satz, und es gab keinen Grund, seine Richtigkeit zu bezweifeln. In das Spektrum der Gäste von Gold und Glitter, meist etwas biedere Vertreter der Mittelschicht höheren Alters, passte Tante Martel durchaus. Ich hätte nur niemals vermutet, dass sie sich selbst in die Sendung hineinfantasierte, obwohl es bei Licht betrachtet keineswegs abwegig war. Warum nicht meine Tante? Wäre sie nicht meine Tante gewesen, eine mir seit meiner Kindheit vertraute Anverwandte, hätte ich mich kein bisschen gewundert. Die Zahl der Menschen, die irgendwann ins Fernsehen kommen, und sei es nur für 20 Sekunden, weil sie auf der Straße von einem Reporter angehalten und nach ihrer Meinung zum Tempolimit oder zum angemessenen Wert von Weihnachtsgeschenken gefragt worden sind, muss längst in die Hunderttausende gehen. Tante Martel, auch das begriff ich langsam, wusste, worauf sie sich einließ. Sie hatte nicht aus einer Momentlaune heraus an die Sendung geschrieben. Sie hatte es sich gründlich überlegt, das Pro und Contra abgewogen, mehrere schlaflose Nächte verbracht, bis der Siedepunkt erreicht war und sie sich zurief, »Madel, das machst du jetzt, du bist doch kein Feigling.« Die dringliche Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hatte sie vor allem deshalb hinterlassen, weil die Realisierung der offenbar schon lange schlummernden Idee greifbar nah heranrückte, ja buchstäblich vor der Tür stand. Ihr blieb noch eine Woche bis zu den Dreharbeiten für den Vorfilm, die in ihrem Haus stattfinden sollten.